ORAD.de, one every day keeps the doctor away. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One Happy Day Folge für diesen Mittwoch, den ersten. Haben wir den ersten? Haben wir ihn schon? Natürlich haben wir ihn. Lass mich nochmal kurz schauen. Mein Gott, natürlich 1. Februar. Zeitpunkt der Aufnahme 1. März, verdammt. Zeitpunkt der Aufnahme 28. Februar. Kommen wir zur App. Eine iOS-App, und zwar der App QR-Scanner, kostenloser QR-Code-Reader von Kaspersky Lab UK Limited. Universal App, gratis App, Versionsnummer 1.2.0 liegt vor, 62,3 MB groß, Deutsch und Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden, erfordert iOS 8.0 oder neuer mindestens und hat bei 348 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternbewertung von 4,5 Sternen und ich lese die Beschreibung vor. Der kostenlose Kaspersky QR-Scanner schützt Sie vor gefälschten QR-Codes mit gefährlichen Links, die Sie auf Seiten weiterleiten, die Sie nicht besuchen möchten. So halten Sie Schadsoftware fern. Funktion QR-Code-Scanner. Überprüfen Sie sofort die Sicherheit der Texte, Bilder und Webseiten, die mit dem gescannten QR-Code verknüpft sind. Schutz vor Betrug. Erhalten Sie sofortige Warnung, wenn ein QR-Code einen gefährlichen Link enthält oder Sie auf eine schädliche Website leitet. Unbekannte Gefahr vermeiden. Scannen Sie QR-Codes auf Geschäftskarten, um schnell und sicher Kontaktdaten auf Ihrem Telefon zu speichern. Den Verlauf immer zur Hand. Wenn Sie einen QR-Code scannen, werden die Informationen auf Ihrem Gerät gespeichert, damit Sie einfach auf frühere Links, Bilder und Webseiten zugreifen können. Schneller Zugriff auf WLAN. Scannen Sie QR-Codes, um Zugangsdaten einzurichten und in wenigen Sekunden eine Verbindung herzustellen. Wie bin ich auf die App gekommen, kann ich euch sagen. Ich musste neulich einen QR-Code einscannen, um eine App zu installieren. Und hab dann einfach QR-Code-Reader, glaube ich, eingegeben oder QR-Scanner oder irgendwie sowas in den App-Store. Und eins der ersten, die mir da vorgeschlagen wurden mit einer guten Bewertung, war halt der QR-Scanner von Kaspersky. Was soll ich sagen? Einfache App, macht genau das, was sie soll. Und wenn sie jetzt tatsächlich einen auch noch so gut schützt, wie sie es sagt, ja, was will man denn mehr von einer kostenlosen App? Download-Empfehlung meinerseits, wenn ihr für einen QR-Scanner eine Verwendung habt auf eurem iPhone. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.